seit tausend Jahren. Bei Petersburg ins große Meer, sie trug so viel, so viele Tränen in Nass und gab sie nicht mehr her, sie trug so viel, so viele Tränen in Nass und gab sie nicht mehr her. Die Tränen wurden dann zu Wolken, sie zogen mit dem Wind voran und irgendwo begann ein Regen, der dann im weiten Land zerrann und irgendwo